seinem Opfer hat er uns für immer vollkommen gemacht. Halleluja. Und Hebräer 10, Vers 1. Durch das Opfern von Tieren konnte niemand vollkommen gemacht werden. Jetzt Kolosser 2, Vers 13 und 14, und zwar nach Hoffnung für alle. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Vers 14. Den Schuldschein, der wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften uns belastete, hat er für ungültig erklärt. Oh, wie finde ich das herrlich. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das müssen einige Leute wirklich mal meditieren. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns oder gegen mich geltend machen wollen, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt, und er hat sie in einem Triumphzug mitgeführt, und das alles in und durch Christus. Das ist krass. Das gibt's jetzt nochmal, den gleichen Text nochmal nach Neues Leben. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Ah ja, danke für die Information. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Das ist noch besser, finde ich, als diesen Schuldschein für ungültig erklärt. Gelöscht. Herrlich. So im Computer kann man auch was löschen, ist aber dann immer noch im Papierkorb. Aber bei Gott ist das nicht im Papierkorb. Er hat die Anklageschrift nämlich genommen und vernichtet. Ja. Juhu! Indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Halleluja! Juhu! Römer 4, Vers 7 und 8. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam oder dessen Gesetzlosigkeit oder dessen Vergehen oder dessen Zielverfehlung oder dessen Sünde vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dessen Schuld zugedeckt ist. Also das macht einen glücklich. Ist doch klar, wenn du nicht ständig angeklagt wirst und dich nicht selber anklagst und jemand kennst, der das für dich erledigt hat. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dieses Wort haben wir, also dieses Verb, ist in der Gegenwartsform im Griechischen und es bedeutet dadurch, dass das kontinuierlich ist. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, also kontinuierliche Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt Hebräer 4, Vers 15 und das wieder nach Neues Leben, weil wir ja einen hohen Priester haben. Dieser hohe Priester, das ist Jesus, er versteht unsere Schwächen. Das finde ich wunderbar. Dass einer, der Mensch geworden ist, meine Schwächen versteht und nicht kommt mit, streng dich doch einfach mal an. Mach doch jetzt mal ordentlich. Ordentlich machen. Also das ist Hebräer 4, Vers 15. 4, Vers 15. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Dachte ich so, darüber muss ich mal nachdenken, was dem alles so begegnet ist. Aber wahrscheinlich ist ihm alles begegnet. Er hat das nur anders gehandelt. Wisst ihr, da steht nämlich auch, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Versteht ihr? Man kann ja einer Versuchung begegnen und wenn man sie dann richtig handelt, dann ist man ihr zwar begegnet, ja, so wie ich jetzt zum Beispiel Janine begegne, aber ich muss ja deswegen jetzt nicht mit ihr in Streit geraten, sondern ich kann ja im Frieden wieder mit ihr auseinandergehen. Obwohl wir irgendwie, vielleicht wir nicht, aber du sitzt da gerade. Versteht ihr? Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und deshalb habe ich euch diese Geschichte ja auch erzählt. Ist ja gar keine Geschichte. Für mich ist das ja ganz lebendig, wenn ich im Himmel bin. Zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Das ist das, was Papa will. Dass wir da zuversichtlich hintreten können. Wir krabbeln uns nicht dahin. Wir stellen uns auch nicht unbedingt in die letzte Ecke. Du darfst das alles machen. Das ist auch alles nicht verboten. Aber was er wirklich will, wirklich, ist, der will dich an sein Herz drücken und der will dich knuddeln und der will dir sagen, wie lieb er dich hat und wie toll er dich findet und wie gut du bist und was für Pläne er mit dir hat und überhaupt. Das ist das Herz des Vaters. Deshalb sollen wir zuversichtlich zu diesem Thron kommen und zu einem gnädigen Gott. Dort werden wir, ich bin immer noch im Hebräer, dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Ich mag das. Ich mag das einfach. Ich finde diese Bibelstellen wunderbar. Für mich ist es wirklich ein Juhu sozusagen. Versteht ihr, so ein Juhu? Und wenn uns als Christen alle Sünden vergeben sind, ist das dann ein Freibrief zum Sündigen? Das könnte man doch denken, dass man einfach mal so weitermacht. Ist ja alles vergeben? Dann wäre die Gnade sehr billig. Ist sie aber nicht. Und Paulus sagt das auch an der Stelle, wo er das tatsächlich fragt, ob das jetzt so ein Freibrief zum Sündigen ist. Da sagt er im Römer 6,15, das sei ferne. Und ich möchte noch einen Vers mit euch lesen und das ist aus Lukas 7, Vers 36. Es geht um eine Sünderin, die mit Salböl kommt und Jesus befindet sich im Haus des Pharisäers. Im Haus des Pharisäers. Man ahnt schon, was da für Gespräche geführt werden. Also nicht, was Jesus sagt, sondern wie jetzt die so drauf sind. So, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Das ist auch schon mal cool, oder? Ist schon mal cool, dass er das macht. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Also das scheinen ja wohl einige gewusst zu haben, also mehr als einige, sonst hätte man ja nie gesagt, die war eine Sünderin. Also jeder kannte die und es war klar, die war also irgendwie, ja, besonders. Als sie aber hörte, dass er, nämlich Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Also, jetzt muss nur mal die Szenerie bitte, ja? Also, sie ist eine Sünderin. Sie geht in das Haus eines Pharisäers. Dort ist sie nicht gut angesehen. Das werden wir gleich merken. Die Geschichte geht ja weiter. Trotzdem macht sie sich auf den Weg, weil Jesus da ist. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Also erstens mal hat sie gar nicht gefragt, ob sie das machen darf. Sie hat das einfach getan. Und Jesus hat das ja zugelassen. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich, selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was das für eine Frau ist, die ihn da anrührt und dass sie eine Sünderin ist. Weil das nämlich aus deren Sicht, das ging gar nicht. Das war No-Go. Jesus aber weiß ja immer, was die Leute denken, ne? Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Das muss also Jesus sehr freundlich gesagt haben, denn er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger, pass auf, jetzt geht's los. Jesus erzählt, fängt jetzt an, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Dinare schuldig und der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sagt mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Finde es einfach herrlich. Jesus und seine Geschichten sind herrlich, oder? Simon aber antwortet und sprach: Ich vermute, dem er am meisten geschenkt hat. Ist doch klar. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Pharisäer, ich kann mir so richtig vorstellen. Wie toll. Hab richtig geantwortet. Wisst ihr so? Aber es ist noch nicht zu Ende. So, Moment, wo sind wir? Und indem er sich zur Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Hat er nicht. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie der sich fühlt wahrscheinlich. Wisst ihr? So. Ich meine, Jesus sagt das bestimmt in aller Liebe irgendwie und trotzdem. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sag ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wer wenig von dieser Vergebung in Anspruch nimmt, der wird auch nur die Liebe in Teilbereichen verstehen. Sie hat das volle Kanne verstanden. Und aus welchem Grund auch immer sie gekommen ist, ob sie gekommen ist, weil sie wusste, dass er ihr die Sünden vergibt, weil sie wusste, Jesus setzt sich mit Sündern an einen Tisch. Was, da steht da ja nicht, warum sie eigentlich sich wirklich aufgemacht hat, aber sie hat sich aufgemacht und hat ihm einfach gedient oder ihre Liebe zum Ausdruck gebracht. Versteht ihr? Denn dieses Öl, was sie verwendet hat, war kostbar. Und der Pharisäer kriegt jetzt hier durchaus Text, sage ich jetzt mal. Text. Ja? Zu der Frage eben, wenn uns als Christen die Sünden vergeben sind, ist das dann ein Freibrief zum Sündigen? Versteht ihr? Wenn du wirklich verstanden hast, dass du aus der Knechtschaft und aus der Sklaverei wirklich befreit worden bist, wenn das sozusagen der Fokus über dem Ganzen ist, wenn du geheilt wurdest und es selbst ja nicht machen kannst oder die Ärzte auch da keine Idee mehr zu haben, dann wirst du doch dankbar sein. Ist doch klar. Und es kann doch auch sein, das bleiben wir mal bei der Krankheit, es kann ja sogar sein, dass du sogar schuld bist, dass diese Krankheit da bei dir ist. Vielleicht hast du einfach nicht aufgepasst. Vielleicht bist du auf irgendeine Leiter geklettert, hast die Leiter auf den Tisch gestellt. Das ist ja komplett verboten bei uns. Aber früher haben wir, bevor wir das nicht so genau wussten, auch mal einfach einen Stuhl darauf gestellt. Also wenn du da runterknallst und dir ein Bein brichst, Und zwar so dämlich, dass du danach, also das heilt aber zusammen, aber ist trotzdem noch nicht richtig gut, dann wirst du dich wahrscheinlich irgendwie schuldig fühlen. Also das ist normal, finde ich. Aber wenn er dein Bein heilt, obwohl du das da vermasselt hast, versteht ihr? Dann wirst du sehr dankbar sein. Wenn er dich aus Depression befreit, dann wirst du sehr dankbar sein, weil du nämlich kapiert hast, dass du da selbst nicht rauskommst. Und auch die besten Medikamente das vielleicht nicht hinbringen. Versteht ihr? Wir werden doch nicht, wenn wir seine Liebe tanken, und jetzt ging es hier gerade nur um Sündenvergebung, aber wenn wir diese Liebe tanken, ja, wenn ich mir vorstelle, ich kann da ja immer wieder zurück in diesen Thronsaal, ich stehe da mit Papa an der Hand, ich drehe mich um, die freuen sich einen Keks da hinten und ich gucke ihn an und denke, boah, ist das krass hier, ey, das ist so krass, das ist so schön, das ist so schön, das geht so runter wie Öl, wisst ihr? Und ich kann immer wieder dahin zurück, zu all diesen Dingen, die er dir direkt gibt, kannst du zurück. Du hast nicht umsonst da oben einen Apparat zum Denken, der auch memorisiert, also der Sachen auch wirklich, ja, da richtig abspeichert. Damit du da, na, damit wir immer wieder, der Psalmist will ja auch, dass wir ihn immer wieder loben und dass wir uns an alles erinnern, was er uns Gutes getan hat. Weil das macht was mit uns. Das ist gut für uns. Das ist wichtig für uns. Weil die Liebe eine Kraft hat, die so kräftig ist, sage ich jetzt mal, dass sie dich schlussendlich davon abhalten wird, zu sündigen. Das ist so. Das ist so. Und deshalb tun wir gut daran, wenn ich dir am Anfang gesagt habe, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und vielleicht spreche ich einfach das nächste Mal darüber. Ich habe so mal alles so hin und her geblättert, wo Jesus Menschen begegnet ist, nicht nur, wo er sie geheilt hat, egal, alle möglichen Geschichten, der Hauptmann und der Knecht, der Aussätzige, Martha, Maria, so eine unverschämte Bitte in der Nacht von so einem Freund, der da Brot haben will, und der Gadarener und die nervige Witwe und Zachäus und so weiter. Jede Geschichte, die steht da nicht nur da drin, damit wir einfach ein schönes Geschichtsbuch haben und einfach mal eine schöne Nachtlektüre, sondern die ist ja da aufgeschrieben, damit du den Vater sehen kannst. Versteht ihr? Nicht nur, ja, okay, Jesus kann da Tote lebendig machen. Ja, ist super, dass Jesus das kann. Versteht ihr so? Das ist so wie so Distanz so. Aber es geht darum, dass wir erkennen, wie der Vater ist. Und deshalb dachte ich, boah, das sind echt viele Geschichten, viele Erlebnisse, wo du merkst, die Ehebrecherin, wo er sagt, ich verurteile dich nicht. Das war keine einmalige Geschichte, versteht ihr, was ich meine? Das war nicht nur, okay, die Ehebrecherin, ja gut, okay, dann machen wir das jetzt mal einfach mit dem Vergeben, das ist eine gute Sache jetzt hier. Nee, das ist das Herz des Vaters. Versteht ihr? Das ist sein Herz. Das würde er auch in anderen Situationen tun. Wenn wir alles aufschreiben würden, das steht an einer Stelle hier, was Jesus alles getan hat, weiß ich nicht, muss ich hier was, was ich hier anschleppen muss. Fast wahrscheinlich gar nicht in den Raum rein, wenn man alles aufschreiben wollte, ganz minutiös. Versteht ihr? Das ist nur ein Beispiel. Auch bei dem Gelähmten war das so, der da reingetragen wurde von diesen vier. Der, da hat Jesus gesagt, deine Sünden, scheinbar musste der das hören. Also eigentlich denkt man ja, kommt ein Gelähmter, ist ja eigentlich klar, was hier ist. Jesus macht den mal gesund, so ungefähr. Ne? Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wahrscheinlich musste der das hören. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Seine Liebe ist absolut das Größte. Und deshalb tun wir gut daran, immer wieder unseren Fokus vor allen Dingen auf ihn, auf sein Werk zu richten. Also ich muss mich eigentlich umdrehen, weil da hängt ja das Kreuz. Und uns nicht damit zu beschäftigen, was der Teufel alles in unserem Leben fabriziert hat. Das kannst du dir sparen, wenn du das betrachtest und meditierst. Kannst du dir sparen. Musst du dir auch nicht mit deinen Nachbarn oder mit deiner Frau dich drüber austauschen. Kannst du, musst du aber nicht. Es wird dich erst weiterbringen, wenn du die Wahrheit aus dem Wort Gottes wirklich nimmst und wenn sie dich frei macht. Die Wahrheit wird uns frei machen. Die wahre Wahrheit, wohlgemerkt. Ja? Die macht uns frei. Die macht dich frei. Halleluja. Preis dem Herrn. Ist gut, ne? Ist richtig gut. Und ich bete, Leute, ich bete wirklich, dass das, was für mich schon natürlich ist, dass ich wirklich in diesen himmlischen Räumen wirklich sehen kann. Dass ich mich dahin beamen kann, könnte man ja sagen. Aber dass ich da sein kann, dass ich dort Dinge sehen kann, das wünsche ich mir zutiefst für euch. Obwohl Jesus jedem unterschiedlich begegnet. Der Vater begegnet uns ganz und gar völlig unterschiedlich. Er kann auch direkt durch das Wort sprechen und alles Mögliche ist noch denkbar. Aber das ist so wunderschön und so kostbar und so, ja, so himmlisch, weil es alles vereint. Das ist mit meinen Gefühlen gekoppelt. Das ist direkt mit meinem Leben gekoppelt. Das ist nicht irgendwas, was vielleicht Janine auch so sehen würde, weil sie ja ein ganz anderes Leben geführt hat und auch führt. Und vielleicht will sie auch gar nicht segeln, ja. Und vielleicht will sie auch nicht Torte, so wie ich. Aber Papa kennt meine Vorlieben und er weiß, wie er mein Herz aufweichen kann und wie er an mein Herz rankommt. Und scheinbar ist es denen ja gelungen. Und da bin ich sehr froh drüber. Auch wenn das vielleicht ein Leben von über 30 Jahren gedauert hat, bis man endlich an so einen Punkt ankommt. Aber es ist schön. Amen. Alles wird gut. Alles wird gut. Und wir fangen vielleicht an so mit alles wird gut. Ja, okay, der Wasserschaden hier ist wieder behoben. Oder vielleicht ist auch da, wo ich mich gezankt habe, das ist wieder behoben. Ich verstehe mich wieder mit dem. Was mir eben so klar geworden ist, alles wird gut, ist, wenn wir wieder beim Papa vorm Thron sind. Da kommen wir her. Wenn wir das, was du beschrieben hast, wenn das ein jeder für sich hat, wow, mit dem Papa, und der liebt mich, und ich flüstere dem was ins Ohr, und weil er mich einfach so liebt, kann er gar nicht anders als genau das, wo er auch weiß, dass es gut für mich ist, wo er sogar weiß, das, was ich ihm ins Ohr flüstere, das sind ja seine Gedanken, die er über mich hat. Und er freut sich wahrscheinlich. Endlich spricht sie zu mir, sie will segeln gehen. Das habe ich ihr ja aufs Herz gegeben. Und endlich kann ich es erfüllen. Und das ist auch das tiefe Sehen des Papas, dass alles wieder gut wird, dass wir, weil er hat uns die Ewigkeit mit ins Herz gegeben, wie ich anfangs schon sagte, und dass wir wieder da sind. Dass wir wieder da sind. Und dafür brauchen wir Dinge zu hören. Sei es, deine Sünden sind dir vergeben. Du bist geheilt. Und ich merke, ich bin so einer, was ich, glaube ich, häufig auch zu hören brauche. Und was Jesus so, wenn ich mit ihm im Gespräch bin, auch häufig sagt, jedenfalls gerade in letzter Zeit, sag ihnen, dass ich sie liebe. Ich glaube, also mir geht es jedenfalls so, ich brauche das. Und ich glaube, es geht uns allen so. Dies zu hören, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Jesus ist ja auch unser Bruder. Er ist der Erstgeborene von vielen, die ihm folgen. Und wenn Jesus sagt, dass er uns liebt, dann ist das auch die Bruderliebe. Ja, das ist, wir brauchen es auch vom Vater, das zu hören, dass er uns liebt. Und heute habe ich so sehr auf dem Herzen dieses Lieben und Lieben lassen und das auch mit dem Bruder, mit der Schwester, mit den Geschwistern, allen voran mit den Leiblichen. So, da ist das oftmals am herausforderndsten. Es sind vielleicht nur kleine Zankereien in der Kindheit. Und doch können sie eine Wirkung haben. Ich bin davon gerade so sehr berührt. Weil die Bruderliebe wieder fließt zu meinem Bruder. Weil ich Beziehung spüre zu meinem Bruder. Und es ist mir eigentlich jetzt erst bewusst geworden, wo es wieder da ist, wie sehr ich danach gesehnt habe. Und ich weiß nicht, wer von uns zuerst das Herz einfach mal zugemacht hat oder einfach geurteilt hat im Herzen und deshalb nicht mehr offen war für das Fließen der Liebe. Das ist auch egal. So, weil nur wenn wir dieses Herz, wenn wir im Herzen urteilen, so, ne, die Stelle hat er mir heute eben auch gezeigt. Warte mal, wo ist es denn? Ja, im 1. Johannes 3, 20, oder nee, es geht bei 18 los. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und der Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen oder auch zur Ruhe bringen, in einer anderen Übersetzung. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, oder wenn unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und das gerade auch an der Geschichte mit meinem leiblichen Bruder. Ich erinnere mich so an Kindertage und wie, ja, ist auch 5 Jahre älter und dann gibt es einfach mal Zank. So. Und mein Weg, mich da zu lösen oder zu behaupten, war dann spiele ich nicht mehr mit dir. So. Und ich bin rausgegangen. Dann spiele ich nicht mehr mit dir. Und ich weiß nicht, vielleicht hat da auch schon das Herz irgendwann geurteilt. Oh, und ich habe es nicht ganz wieder aufgemacht. Dann gab es später nochmal ein Ereignis, das war wirklich ein richtig heftiger Streit. Auch den habe ich auch bearbeitet und vergeben und so und dennoch habe ich jetzt auch nochmal erkannt, wie sehr da auch mein Urteil war. So. Ich bringe dir keine Fußballkarten wieder mit. Es war einfach nur meine Entscheidung, die ich getroffen hatte. Ich tue das nicht mehr für dich, Bruder. Ich tue dir den Gefallen nicht mehr. So. Das sind kleine Momente und die sind uns alle passiert. Und wir haben so einen wunderbaren Gott, weil wenn wir uns danach ausstrecken, ich will Beziehung zum Vater, ich will Beziehung zu meinem Bruder. Und also auch jetzt über die Jahre, das ist schon lange, dass wir, also dadurch, dass wir weit entfernt wohnen, also 300 Kilometer dazwischen, sehen wir uns nicht häufig und wir treffen uns. Und dennoch war das eben bis vor kurzem, ja, das machen wir und wir respektieren uns auch als Brüder und das machen wir und das ist selbstverständlich. Nur jetzt haben wir uns wieder getroffen, am vergangenen Freitag. Es war anders. Es war anders. Ich habe es einfach genossen. Wir haben Fotos gemacht in der Heide und ich habe mich bewusst ganz sehr nah an ihn gestellt. So, hey, mein Bruder, ganz nah. Und ich habe ihn auch anders erlebt. Weicher, das Herz geöffneter und dass es geflossen ist und so, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit uns gesehen, erkannt haben. Und jeder auch, ja, was bekommen hat, so, dass es für uns alle ein schöner Tag wurde. Es ist so, und dennoch ist es mit Worten so schwer zu beschreiben. Und alles ist, weil der Herr wusste, was da passiert war. Und der Herr sehnt danach, dass wir uns als Brüder, als Geschwister lieben. Und alles, was es braucht, ist, ja, ich will meinen Bruder lieben. Ich will eine gute Beziehung zu ihm haben. Und ja, ich will alles, was ich dafür tun kann, tun. Und Heiliger Geist, gib du mir die Eingebung. Und sei es einfach nur eine Planung für eine Fahrradtour durch die Heide, wo mir aber wichtig ist, boah, dass es ihm eine Freude bereitet. Das merkte ich im Nachhinein. Wie sehr es mir auf dem Herzen lag und liegt, hey, ihm eine Freude zu bereiten. Und was das so sehr verändert. So, also, hey, Moment mal, wieso? Wir machen nächste Woche noch gar nicht die nächste Fahrradtour? Oder sehen uns noch gar nicht so schnell wieder? Weil da ist wieder was in Beziehung. Die Beziehung ist wieder, da fließt wieder die Liebe. So. Ja, wir können respektvoll, wir können friedvoll in der Beziehung sein. Der Schlüssel ist aber, dass die Liebe wirklich fließt. Und es ist eben nicht umsonst, und das hat er mir so sehr aufs Herz gelegt, im 1. Johannes, 1. Johannes 3, 11 bis 12, nee, 10 geht's los. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. So. Und worauf ich heute aber eigentlich noch den anderen, ein bisschen später nochmal, auch 1. Johannes 4, 7 bis 11, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Halleluja, Halleluja, das ist nämlich die Ewigkeit, da ist Liebe die Sprache, Halleluja, und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Halleluja. Halleluja. Wow. Und wenn wir unseren Bruder nicht lieben, dann haben wir die Liebe Gottes noch nicht erkannt. Ja, und das fällt einem manchmal schwer. Es fällt einem manchmal schwer. Weil vielleicht auch irgendwas dazwischen geraten ist, was irgendwo der Teufel da reingestreut hat. Vergiss es. Also sag einfach dem Teufel, diesen Menschen werde ich lieben. Und Geist, du verschwindest. Du spaltest uns nicht. Du dringst nicht in unsere Geschwisterliebe ein, sondern die Liebe des Herrn ist ausgegossen in meinem Herz und den habe ich für jeden meiner Geschwister. Halleluja, Halleluja, oh, Halleluja, praise the Lord und wow, wow, wow, wow. Weil so das, was wir im Thron haben, diese Liebe Gottes, so verteilen wir sie in die Welt. So verteilen wir sie in die Welt, bedingungslos. Halleluja. Und das ist das, was den Shift macht. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit schon reingetreten sind, jedenfalls wenn ich das in Stuttgart beobachte, wo der Shift da ist. Die Liebe breitet sich aus und die Liebe hat den Sieg. Und er kennt immer die Zeitpunkte. Auch das, was ich jetzt mit meinem Bruder erlebt habe, er kannte die Zeitpunkte. Er wusste, wann er es wieder zusammenführt. Und er macht es. Er macht es. Wichtig ist, dass du dich danach ausstreckst, dass du ihm vertraust. Halleluja. Er heilt alle Beziehungen zum Vater selbst, zu dir und zu deinen Geschwistern. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.